Der süße Brei. Es war einmal in einer kleinen Stadt, da lebten zwei Schwestern. Ihre Namen waren Jane und Ella. Jane war die Älteste und sie war sehr schlau. Aber sie war auch sehr arrogant wegen ihrer Intelligenz. Sie hielt sich für die Klügste von allen und war hochnäsig gegenüber den anderen Menschen der Stadt. Die Jüngere, Ella, war ein sehr freundliches Mädchen und nett zu allen. Aber obwohl sie liebenswert war, war sie auch sehr vergesslich. Beide Schwestern machten sich nie die Mühe, sich zu bessern. Und so hatten sie immer Streit. Nun waren Jane und Ella sehr arm. Sie hungerten fast jeden Abend und hatten Glück, wenn sie auch nur ein wenig Brot und Käse zu essen hatten. Eines Tages saß Ella am Tisch und schaute in den Himmel, als plötzlich ihr Bauch sehr laut zu knurren begann. Oh, ich fühle mich so hungrig. Ich habe seit Tagen nicht mehr richtig gegessen. Und selbst jetzt gibt es nichts zu essen. Wenn ich spazieren gehe, vergesse ich vielleicht, wie hungrig ich bin. Also ging sie in den Wald, um einen Spaziergang zu machen und trug nur eine Flasche Wasser bei sich. Sie ging weiter und weiter und musste bald anhalten, um sich auszuruhen, denn sie war sehr, sehr müde. Oh, ich bin so müde, so durstig. Ich sollte etwas Wasser trinken. Als sie aber gerade trinken wollte, erschien eine alte Frau vor ihr. Sie trug ein dunkles Gewand und sah entsetzlich aus, so dass Ella davonlaufen wollte. Mein Kind, würdest du mir bitte etwas Wasser geben? Ich bin sehr durstig und habe seit 2 Tagen nichts mehr getrunken. Die alte Frau hustete so heftig, dass Ella Mitleid mit ihr hatte. Obwohl sie so entsetzlich aussah, gewann Ellas gutes Herz die Oberhand. Natürlich. Bitte, trinken Sie so viel Sie mögen. Ich hoffe, es wird genug für Sie sein. Oh, wie nett du bist. Vielen Dank, meine Liebe. Bitte lass dich von mir für deine Freundlichkeit entschädigen. Dann blitzte ein Licht auf und dann hatte sich die alte Frau in eine schöne junge Hexe verwandelt. Ella war sehr erstaunt über das, was sie da sah. Wow! Jetzt sag mir, was du dir wünschst und ich werde es dir geben, egal was es ist. Also erzählte Ella ihr alles darüber, wie arm sie waren und wie sie tagelang hungern mussten. Aha, sehr gut. Wenn du nach Hause zurückkehrst, findest du einen Topf auf deinem Tisch, aber einen magischen Topf. Magie? Ja, ein magischer Topf. Zu dem musst du singen. Koch, kleiner Topf, koch. Und er wird so viel süßen Brei für dich kochen, wie du möchtest. Auf diese Weise werden du und deine Schwester nie mehr hungern. Und wenn du mit dem Essen fertig bist und zufrieden bist, sagst du, halt, kleiner Topf, halt. Und er wird aufhören zu kochen. Wie wunderbar. Ich werde sofort nach Hause gehen. Warte, bevor du gehst, musst du dir noch eine letzte Sache sagen. Um diesen Zaubertopf für immer zu behalten, musst du ihn dir verdienen. Wenn du nichts tust, um ihn zu verdienen, wird er aus deinem Leben verschwinden und ihr werdet beide wieder hungern. Erinnere dich an diese Worte, denn sonst wirst du in große Schwierigkeiten geraten. Das werde ich. Oh, danke, liebe Hexe. Ich werde sofort nach Hause gehen. Guten Appetit, meine liebe Ella. Warte, woher weißt du meinen Namen? Aber die Hexe war verschwunden und nirgends mehr zu sehen. Ella kehrte bald nach Hause zurück und fand den Topf auf dem Tisch, genau wie die Hexe gesagt hatte. Jane stand in der Nähe und starrte ihn verärgert an. Ella, hast du diesen Topf mit nach Hause gebracht? Hab ich. Bin ich nicht großartig? Großartig? Großartig wäre es, wenn du herausfindest, wie wir Essen in diesen Topf zum Kochen bekommen. Jane, du wirst dich freuen zu erfahren, dass dieser Topf magisch ist. Der wird uns immer versorgen. Meine arme Schwester, ich weiß, dass unsere Bäuche schrumpfen, da wir ja kein Essen haben. Aber mir will scheinen, dass dein Gehirn noch viel mehr schrumpft. Ha, ich werde es dir beweisen. Ella schaute auf den Topf und sagte: Koch, kleiner Topf, koch! Sobald Ella ihren Zauber beendet hatte, fing der Topf an zu sprudeln und ganz von allein heißen Brei zu kochen. Jane war sehr erstaunt und Ella sah begeistert zu. In kurzer Zeit war der Brei fertig und der Duft erfüllte den Raum und machte beide Mädchen hungriger, als sie je zuvor waren. Sie probierten den Brei und der war in der Tat der beste, den sie jemals gegessen hatten. Auf diese Weise aßen sie jeden Tag nach Herzenslust und hatten nie wieder Hunger. Sie wurden den Brei nie über, da der sehr lecker war. Aber eines Tages beschloss Ella, auszugehen. Ich muss daran denken, Jane den Endzauber für den Topf mitzuteilen, bevor ich gehe. Oh, aber wie waren doch die Worte? Was ist los? Warum starrst du mich so an? Nun, ich wollte dir unbedingt was Wichtiges sagen. Etwas Wichtiges? Was für eine wichtige Sache könntest du mir sagen? Du bist sehr gemein. Fein, ich werde dir nichts sagen. Ich wette, du hast vergessen, was du mir sagen willst. Ich habe es nicht vergessen. Ich gehe los. Aber als sie ging, erinnerte sie sich an den Zauber. Oh, ich erinnere mich jetzt. Nun, es ist egal, da sie ja schon am Morgen gegessen hat. Ich bin sicher, sie wird nicht so schnell hungrig werden. Aber nach einer Weile bekam Jane Hunger. Ich habe Lust, diesen köstlichen Brei zu essen. Ella ist nicht hier. Also habe ich alles für mich. Sie ging zum Topf, klatschte ganz fröhlich in die Hände und sprach den Zauberspruch aus. Koch, kleiner Topf, koch! Und im nächsten Moment kochte der den heißen Brei, den Jane so sehr liebte. Er duftete so gut, dass sie alles schnell auffraß, sobald es fertig war. Oh, das war lecker. Jetzt bin ich so satt. Oh, ich lasse den Topf besser aufhören zu kochen. Was war der Zauber dafür? Halt! Kochtopf! Aber das waren nicht die richtigen Worte. Ella hatte Jane nie den Zauberspruch gesagt, der den Topf vom Kochen abhielt. Oh nein! Was mache ich? Genug! Kein Brei mehr! Hör auf, du alberner Breitopf! Egal was sie schrie, aus dem Topf sprudelte immer mehr süßer, heißer Brei. Die arme Jane brüllte weiter den Topf an, aber nichts half. Nach einer Weile kehrte Ella nach Hause zurück. Ich bin sicher, dass nichts Schlimmes passiert ist. Was kann es schaden, wenn man nur einen kleinen dummen Spruch vergisst? Was kommt da unter der Tür hervor? Und ich rieche auch süßen Brei? Ella schaute durch das Fenster und was für einen Anblick gab's da. Das ganze Haus war mit klebrigem süßen Brei gefüllt. Die Vasen und Stühle schwammen darin. Oh, was für eine Katastrophe! Und wo ist Jane? Dann sah sie die arme Jane auf einem Tisch sitzen, der langsam und stetig in den klebrigen und dampfenden Brei einsank. Oh, was mache ich? Wann kommt Ella nach Hause? Jane, ich bin da. Was ist passiert? Ella, meine süße Schwester. Bitte sag den Zauberspruch und verhinder, dass der schreckliche Topf mehr Brei kocht. Halt, kleiner Topf, halt! Und endlich hörte der Zaubertopf auf zu kochen. Der Brei hörte auf zu fließen und Jane und Ella seufzten erleichtert. Gut, dass das erledigt ist, aber das Haus sieht schrecklich aus. Es tut mir so leid, dass ich vergessen habe, dir heute Morgen den Zauber zu sagen. Das ist alles meine Schuld. Nein, auch ich bin schuld. Ich hätte fragen und mir anhören sollen, was du heute zu sagen hattest. Ich war zu arrogant und gemein zu dir. Aber was machen wir nun, Jane? Unser Haus ist voll mit Brei. Das sauber zu machen wird Tage dauern. Jane dachte eine Weile nach und sagte dann, es gibt so viele arme Leute in dieser Stadt. Warum teilen wir nicht etwas süßen Brei mit denen? Oh ja, ich wette, es gibt viele Leute, die sehr hungrig sind. Die würden sich über heißen, duftenden Brei freuen. Und so ging Ella, um alle armen und hungernden Menschen aus ihren Häusern und von den Straßen zu holen. Hört her, wir haben einen köstlichen Brei für euch. Ich bin sicher, ihr werdet ihn sehr mögen. Bringt bitte eure Schüsseln und auch eure Löffel mit und kommt zum Essen. Und so kamen alle Leute mit strahlenden Augen. Jane füllte die Schalen, während sie drinnen war, und Ella servierte sie allen Leuten. Sie aßen den Brei mit Begeisterung. Danke, Ella und Jane. Ich habe seit 5 Tagen nichts gegessen. Wir sind euch beiden sehr dankbar. Bald war das Haus leer. Es gab nirgendwo mehr Brei. Jane war aus dem Fenster geklettert und stand jetzt neben Ella. Als Ella und Jane all die glücklichen Gesichter und die strahlenden Lächeln der Menschen sahen, waren sie sehr glücklich. Ella, es fühlt sich sehr gut an, sich mehr um andere zu kümmern. Ja, das tut es. Wir hatten schon so viele Tage so viel süßen Brei gegessen, aber wir hatten ihn nie geteilt. Teilen wir den Brei mit den Armen und Bedürftigen. Geben wir ihnen jeden Tag davon, damit sie nie wieder Hunger müssen. Und so gingen Jane und Ella jeden Tag auf die Straße und zu den Häusern der Armen und gaben ihnen von dem frischen, heißen, leckeren Brei. Und so ging das die ganze Zeit, bis an einem Tag ein alter Bettler zu ihnen kam. Er war in zerrissene Kleider gehüllt und Ella und Jane sahen ihn an, als er auf sie zukam. Meine lieben Kinder, bitte seid doch so freundlich, mir den Topf mitzugeben, der diesen süßen Brei kocht. Ich bin von sehr weit her gekommen und meine Enkelkinder sind krank. Ich kann ihnen kein Essen geben. Darf ich ihn mit nach Hause nehmen? Was machen wir, Jane? Wenn er den Topf mitnimmt, werden wir wieder Hunger leiden. Es ist gut so. Wir sind lange satt geworden. Für die Kinder ist es viel schlimmer, wenn sie nichts zu essen haben. Also wandte sich Jane an den alten Bettler und sagte: Mein Herr, Sie können Ihren Enkel den Topf bringen und sie versorgen. Ich hoffe, es geht Ihnen nach dem Essen besser. Und sofort verwandelte sich der alte Bettler in die Hexe. Au, die Breihexe! Ich bin sehr beeindruckt von euch beiden. Ihr habt gelernt, zuerst an die anderen zu denken und dann euch selbst. Ihr habt auch den Armen und den hungrigen Menschen dieser Stadt geholfen. Und heißt das? Ja, das bedeutet, ihr dürft den Breitopf behalten. Ihr zwei habt ihn verdient. Ja, süßer, süßer Brei jeden Tag. Auch weiterhin teilten Ella und Jane den Brei mit den Armen und Hungrigen jeden Tag. Sie genossen es, das glückliche Lächeln auf den Gesichtern der Menschen zu sehen. Und das wiederum machte sie sehr, sehr glücklich.